Herr Bundespräsident, Frau Bundesminister, Magnifizenz, Exzellenzen, Kollegen, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich von Dankbarkeit erfüllt, dass es mir zukommt, einen Kurs, eine Vortragsreihe zu eröffnen, deren Thema so aktuell ist und mir selbst zurzeit so am Herzen liegt wie die gegenwärtige Krise der Menschheit. Ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Menschen sich noch durchaus nicht klar darüber ist, wie gefährlich die Situation ist. Es ist ein weise klingender Aphorismus, der im Allgemeinen dem orientalischen Weisen Rabbi Ben Akiva zugeschrieben wird, dass alles schon da gewesen ist. History repeats itself ist ein englisches Schlagwort. Und diese Pseudo-Weisheit verführt sehr leicht zu dem gefährlichen Irrtum, dass, wenn die Zukunft einmal ganz finster ausschaut, die Dinge doch wieder besser werden müssen. Die Welt ist noch nicht untergegangen, ist nie untergegangen und sie wird schon auch diesmal nicht untergehen. Das ist ein Irrtum. Der Meadows Report ist durchaus nicht mit den Voraussagen von Nestroys Schuster-Gnirin zu verwechseln, der das Kommen des weltbeendenden Kometen voraussagt. Das Leben ist auf der Erde ein einziges Mal entstanden und kann in einem ebenso einmaligen historischen Ereignis wieder ausgelöscht werden. Der Irrtum des Historizismus, dass auch die Geschichte sich in Zirkeln bewegt, ist, ich bin kein geistesgeschichtlich sehr gebildeter Mann, aber soweit ich weiß, zum ersten Mal vom älteren Toynbee exakt widerlegt worden. Und ich glaube, dass die Stammesgeschichte unter den Biologen sich dieser Tatsache schon etwas früher bewusst waren als die Historiker. Alles, was geschieht, geschieht nur einmal. Alles ist ein historisch einmaliges Ereignis. Nun sollte es uns heute doch wirklich zum Nachdenken anregen, dass Denker von so ungeheuer verschiedenen Disziplinen geradezu verzweifelte Warnrufe ausstoßen. Kulturphilosophen, ich nenne Ernst Gombrich, ich nenne Hans Sedlmayr, sprechen von einem Rückgang, von einer Desintegration unserer Kultur. Sedlmayr spricht geradezu von einer Antikunst, die dem schöpferischen Wirken wahrer Kunst in satanischer Weise genau entgegengesetzt ist. Ethiker und Moralphilosophen, ich denke da zum Beispiel an Erich Kahler und sein Buch The Tower and the Abyss or The Transformation of Man oder Theodor Rossack in seinem Buch The Making of an Anti-Culture sprechen in klaren Worten von Dehumanisation, von Entmenschung. Und Joost Merlou prägt das schreckliche Wort Menticide, Geistestötung. Er spricht dabei von totalitären Regimen. Ich glaube aber, dass genau derselbe Vorgang, der ihn so erschreckt, identisch ist mit dem Vorgang der technokratischen Entwicklung, von der Theodor Rossack so in so entsetzlicher und erschreckender Weise spricht. In einem völlig anderen Lager der Meinungsbildung, nämlich bei den Energiepolitikern, bei Physikern und Ökonomen, finden wir auf einmal die Feststellung der harten Tatsache, dass wenn der sogenannte Fortschritt der Menschheit in wirtschaftlicher und industrieller und technischer Weise auch nur 30 Jahre so weitergeht, wie er es jetzt tut, die totale Katastrophe energetisch und zwar und auch in Bezug auf Ernährungspolitik zu erwarten ist. Schließlich malen die Ökologen das düsterste Bild, noch ein noch düsteres als die Herrschaften vom MIT, die sich ausrechnen, wie lang die Energiequellen noch fließen. Denn die Ökologen wissen, ein wie zartes und vulnerables Gebilde, das Wirkungsgefüge der lebenden Organismen ist, das wir als Biozönose oder als Ökosystem bezeichnen. Ich habe gesagt, dass das Leben in unserer Erde ein einziges Mal entstanden ist. Das Ökosystem, das Wirkungsgefüge zwischen Tieren und Pflanzen, hat sich durch gegenseitige Ausbildung und Anpassung zu einer sehr großen Komplikation entwickelt. Und diese gegenseitige Anpassung, die zum Teil durch den sogenannten Kampf ums Dasein vor sich gegangen ist, durch den Vorgang, den Darwin als natürliche Selektion bezeichnet hat, den stellen sich erfahrungsgemäß sehr viele falsch vor. Der Kampf ums Dasein tobt nicht zwischen dem Fresser und dem, den er frisst, zwischen dem Fresser und dem Gefressenen, sondern der Kampf ums Dasein tobt immer zwischen Organismen gleichen Berufes. Fresser und Gefressene können ökologisch gesehen Freunde und Bundesgenossen sein, vor allem dort, wo der Fresser ein Tier und der Gefressene eine Pflanze ist. Das Gras der Steppen und unserer Almen ist auf den weidenden Wiederkäuer nicht nur eingestellt, es wächst rasch nach und verträgt das Trampeln, sondern es ist auf den weidenden Wiederkäuer angewiesen, weil im Augenblick, wo dort nicht dauernd kurz gemäht und getrampelt wird, andere Gräser, die schneller wachsen, aber nicht trampelfest sind und nicht so schnell regenerieren, dem Almgras, dem Steppengras biologisch überlegen sind und es überwuchern würden. Die Steppe braucht die Wiederkäuer und die Alm erst recht. Das Gesamtökosystem unseres Planeten hat durch viele Jahrmillionen seine Lebensfähigkeit erwiesen. Gewiss, es hat Katastrophen gegeben. Erdteile sind kataklysmisch untergegangen. Es gab Sintfluten und Vulkanausbrüche. Aber das Leben als Ganzes ist eigentlich niemals, nämlich nicht eigentlich, sondern ist ganz sicher, niemals so in Gefahr gewesen, wie es das im gegenwärtigen Augenblick ist. Die nächste Analogie zu den Vorgängen, die sich jetzt auf dem ganzen Planeten abspielen, finden sich auf jenen Inseln, auf denen wohlmeinende Seeleute, um zukünftigen schiffbrüchigen Nahrung zu verschaffen, Ziegen ausgesetzt haben. Diese Ziegen haben alles zusammengefressen, was auf der Insel wächst. Die Ackergrumme ist allmählich ins, der Erdboden ist allmählich von Regengüssen ins Meer geschwemmt worden und die Ziegen sind zum Schluss selber verhungert und es war auf dieser Insel nichts übrig als eine trockene Wüste. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so dramatische Vorgänge haben sich abgespielt, als der Mensch die Kaninchen in Australien ausgesetzt hat. Es ist immer eine Gefahr, ein Lebewesen in ein Ökosystem hineinzusetzen, an die es nicht und die nicht an es angepasst ist. Das Gleichgewicht kann umschmeißen, die das Ökosystem kann an so etwas glatt zugrunde gehen. Die entsetzliche Tatsache, der wir heute ins Auge sehen müssen, ist, dass sich der Mensch auf der Erde so verhält, als wäre er in seinem Verhalten zu dem übrigen Lebewesen ein solcher Fremdling, ein solcher nicht passender Schädling. Der Mensch ist auf der Erde zum Schädling geworden, und da wir nicht anzunehmen Grund haben, dass das Ökosystem sich im Übrigen geändert hat, müssen wir wohl die große Veränderung, die vernichtende Veränderung beim Menschen selbst suchen. Wo liegt sie? Die spezifischen menschlichen Leistungen des begrifflichen Denkens und der syntaktischen Sprache haben eine Leistung vollbracht, zu der kein anderes Lebewesen imstande ist, eine Leistung, um die sehr viel gestritten wurde in der Biologie, nämlich die Vererbung erworbener Eigenschaften. Wenn ein Mensch etwas erfindet, ein neues Organ, eine neue Kenntnis oder sonst etwas, ein neues Instrument, eine neue Kenntnis erwirbt, so hat fortan nicht nur seine Nachkommenschaft, sondern seine Sozietät und wahrscheinlich die ganze Menschheit diese Fähigkeit, dieses Organ. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder vergessen wird, ist nicht größer, als dass ein Organ von gleicher Art erhaltender Wichtigkeit rudimentär wird. Damit verschnellert sich die psychosoziale Entwicklung der Menschheit, wie mein Freund und Lehrer Julian Huxley es genannt hat, um ein Vielfaches. Und kommt mit dem Tempo der übrigen Evolution menschlicher Eigenschaften in Konflikt. Es genügt die Schnelligkeit der Kulturentwicklung, die der menschlichen Natur sich immer weiter entfernt, um zu erklären, was Oswald Spengler für eine Logik der Zeit und für einen natürlichen Alterstod hält, nämlich, dass Kulturen immer dann zugrunde gehen, wenn sie ein gewisses Alter, eine gewisse Entwicklungshöhe erreicht haben. Die Macht, die der Mensch mit Hilfe seines begrifflichen Denkens über die Umwelt erreicht hat, ist ein zweifelhafter Segen, da er mit den feindlichen Faktoren auch alle jene ausgeschaltet hat, die den menschlichen Geist selbst erschaffen haben. Auf diese Tatsache komme ich später zurück. Ein zweiter scheinbarer Segen, der uns Menschen allzu leicht zum Fluche wird, liegt in der allzu großen Macht, die uns unser kulturbedingtes, traditionskumuliertes Wissen über die anorganische Natur verleiht. Wir verdanken diese Macht, die Energiemengen, die uns zur Verfügung stehen, dem exakten Naturwissenschaften, Physik und Chemie, die ihrerseits auf der analytischen Mathematik gegründet sind. Die Macht entstammt einem Wissen, welches im sehr schlimmen Sinne einseitig ist. Die Technologie, die den Menschen die Naturkräfte unterwürfig gemacht hat, wäre an sich kein Übel, wenn wir nicht von unseren Erfolgen der Technik und der Physik trunken geworden wären und vergessen hätten, dass der Mensch noch andere Wissensquellen besitzt, noch andere kognitive Leistungen vollbringen kann, als die der analytischen Forschung und der quantifizierenden Verifikation. Es hat der Erfolg der Technologie den Menschen Denkgewohnheiten adressiert, möchte ich sagen, die nur der lebendigen und nicht der nicht lebendigen, die nur der nicht lebendigen und nicht der lebendigen Materie gegenüber erlaubt sind. Bei der Ausnutzung einer Wasserkraft, einer Kohlmine, kommen ethische Erwägungen gar nicht ins Spiel. Bei dem Verhalten des Menschen zur lebenden Natur, von der und in der erlebt, tun sie das sehr wohl. Die Mehrzahl der heutigen Menschen hat aber in ihrer Tagesarbeit nur mit nicht lebendiger Materie, meist überhaupt nur mit menschengemachten Dingen zu tun und hat verlernt, wie man mit lebenden Systemen umgeht. Das atomistische Vorgehen, das in Physik und Mathematik legitim ist, führt zu einer Ganzheitsblindheit, zu einer Systemblindheit. Und diese wiederum führt zu Maßnahmen lebenden Systemen gegenüber, die einfach dumm sind. Die also, was immer der Mensch exploitiert, bringt er um. Ob es dann die Walfische sind oder die Fische im Meer oder sonst was, die wir sägen dauernd den Ast ab, auf dem wir leben. Ökosysteme vertragen nicht, dass man sie so exploitiert wie Kohlenminen oder Wasserkräfte. Die Vernachlässigung der Gesetzmäßigkeiten, denen Ökosysteme unterliegen, ist ökonomisch falsch. Ökologie ist als weitsichtige Ökonomie zu definieren. Das nicht ganzheitsgerechte, dem Lebenden gegenüber nicht adäquate atomistische Denken pflege ich als technomorph zu bezeichnen, als das technomorphe Denken. Seine schlimmen Folgen beschränken sich aber keineswegs darauf, dass der von ihm befallene lebende Systeme abwirkt, die er also, wie er glaubt, zum Wohle der Menschheit auszubeuten hat. Das Schlimmste ist, dass das technomorphe Denken mit dem Menschen selbst und mit seiner Menschlichkeit genau dasselbe tut. Es diktiert nämlich eine Einseitigkeit, eine echte Beschränktheit des Weltbildes. Die führt zu dem gefährlichen Irrtum, dass etwas, was analytisch rationalem Denken nicht fassbar ist, keine reale Existenz habe. Und damit fallen ja alle Werte. Damit wird jede menschliche Emotion, ja das menschliche Erleben selbst, zu einer Illusion erklärt. Und aus diesem erkenntnistheoretischen Irrtum erfolgt eine Geisteshaltung, die, wie ich zu zeigen versuchen werde, zur Dehumanisation führt. Viele Humanisten, die mit klaren Augen eben diese Wirkung des technomorphen Denkens gesehen haben, glauben, dass die Wissenschaft als solche daran schuld ist. Ich erinnere Sie an das Buch von Lord C.P. Snow, The Two Cultures, der also der Naturwissenschaft die ganze Schuld an den ganzen Kulturverfallserscheinungen in die Schuhe schiebt und auch Theodor Herzog in seinem sonst großartigen Werk The Making of a Counterculture glaubt, dass das wissenschaftliche Weltbild die Schuld an dem moralisch-ethischen Zurückgehen der Menschlichkeit hat. Beide irren. Das technomorphe Denken beruht nämlich auf einem geradezu primitiven erkenntnistheoretischen Irrtum, auf dem Irrtum, den ich schon genannt habe, dass analytisches, rationales Denken und quantitative Verifikation die einzigen menschlichen Erkenntnisweisen seien. Das sind sie nicht. und kein vernünftiger Erkenntnistheoretiker glaubt das. Es wird also damit der Wissenschaft Unrecht getan, wie ich an mehreren Rossack-Zitaten noch zeigen werde. Der Wissenschaft hat wirklich das Recht, beleidigt zu sein, wenn Rossack und Snow diese reduktionistische, ontologisch reduktionistische Meinung für das wissenschaftliche Weltbild erklären. Merkwürdigerweise halten und bezeichnen sich die vom technomorphen Denken befallenen Menschen für Realisten. Die Meinung darüber, was wirklich sei, wird, wie Peter Berger und Thomas Luckmann in ihrem wunderbaren Buche Die soziale Konstruktion der Wissen, der Wirklichkeit, The Social Construction of Reality, so ebenso tiefschürfend wie humorvoll dargestellt haben, von dem System, von dem sozialen System bestimmt, in das der Mensch und in dem der Mensch heranwächst. Der Einzelmensch wird eben weitgehend in seinen Meinungen darüber, was Wirklichkeit ist, vom Lehrer und von seiner sozialen Umgebung geprägt. Und das soziale System, das jetzt durch die fortschreitende Industrialisierung der Menschheit entsteht, ist das der Technokratie. Die technologische Entwicklung führt zu einem System von ungeheurer Komplikation. Einem System, in dem so viele technische Einzelheiten gewusst werden müssen und eine Rolle spielen, dass der einzelne Staatsbürger sie gar nicht durchschauen kann und sich daher in allem und jedem, was nicht gerade sein Spezialgebiet ist, auf den Experten verlassen muss. Und man kann also sagen, und Rossack sagt, die Technokratie ist die Herrschaft der Experten, ist der Terror der Experten, denen man folgen muss, da man ja selbst nichts davon versteht. Und diese Experten stehen entsetzlicherweise ausnahmslos selbst im Solde der Technokratie und glauben an sie und leben von ihr. Es ist die Grundüberzeugung der Experten und damit auch der Bürger der Technokratie, dass es das erste und oberste Ziel der menschlichen Gesellschaft sei, den industriellen Produktionsapparat auf vollen Touren laufen zu erhalten. Alles andere kommt später. Und Sie glauben nicht, wie schwer es ist, heute modernen Menschen zu zeigen, dass das falsch ist. Dass das nicht das oberste Ziel der Menschheit ist. Wir selber, wenn man schließlich selber mit einem, versuchen Sie mit amerikanischen, American Way of Life Leuten über sowas zu reden, da glauben Sie zum Schluss selbst nicht mehr, dass es Werte gibt. Da glaubt man zum Schluss, man wird erdrückt von einer öffentlichen Meinung, die eben mit den technomorphen Überzeugungen wirklich glaubt, dass etwas, was nicht quantifizierbar, nicht real ist, eben wie es alle jene Leute heute tun, die, wie Horst Stern so schön gesagt hat, den Preis von allem kennen, aber den Wert von gar nichts. Es ist wirklich schwer, selber seine Überzeugung aufrechtzuerhalten, wenn man mit den überzeugenden Argumenten der Wirtschaftsleute konfrontiert ist, die einem sofort sagen, ja, was du da willst, Wirtschaftswachstum stoppen, das ist ja unsozial, hast du eine Ahnung, da gibt es Arbeitslose und Elend und so weiter. Die Antwort ist, haben Sie eine Ahnung, was für ein Elend und was für eine Arbeitslosigkeit und was für ein totales Chaos mit Bürgerkrieg, Pest und Tod es gibt, wenn das endgültige Zusammenbrechen des Wirtschaftswachstums erfolgt, weil Öl aus ist und das Meer verstunken ist und es keinen Sauerstoff mehr gibt und so weiter. Also das ist alles ökonomisch, das ist alles von den MIT-Leuten ausgerechnet. Das ist nicht der Komet vom Herrn Knierim. Ich habe früher geglaubt, und das steht falsch in meinem Buch Die acht Todsünden der Menschheit. Ich habe früher geglaubt, dass an dieser Wertblindheit die pseudodemokratische Doktrin, mit anderen Worten der Behaviorismus, schuld sei. Das ist falsch. Pseudodemokratische Doktrin und die ganze, das Überwiegende des Behaviorismus in Amerika und jetzt leider auch schon in der deutschen Soziologie, ist eine Folge der Technokratie. Die Technokratie ist, und das muss man sich immer vor Augen halten, eine natürliche und nicht gezielt von irgendeiner Doktrin, von irgendeinem menschlichen Wollen herbeigeführte Gesellschaftsform. Die Schuld an ihren Auswüchsen trägt weder der Kapitalismus und die Konsumgesellschaft noch der Bolschewismus mit seinen gleichmachenden Eigenschaften, sondern das ist eine natürliche Entwicklung der menschlichen Sozietät, die zu gut mit Maschinen umzugehen gelernt hat und die Maschinen sich für die Maschinen mehr interessiert als für die humanen Werte. Bitte, natürlich heißt nicht, dass es gut ist. Natürlich ist nicht eine Entschuldigung, natürlich ist auch das Zugrundegehen von Arten und natürlich kann auch eine totale Katastrophe sein. Also die technokratische Entwicklung ist nicht in irgendwelche politischen Begriffe einzufangen. Rossack sagt ganz richtig, es sei kennzeichnend für sie, dass sie ideologisch unsichtbar ist. Und zwar unsichtbar deshalb, weil ihre Methode, die des Einschleichens des Reizes ist, sie bleibt immer unterschwellig. Und dennoch betreffen ihre Annahmen, ich zitiere jetzt Rossack, betreffen ihre Annahmen betreffs der Wirklichkeit und ihrer Werte alles und umfassen alles so unbemerkt wie die Luft, die wir atmen. An anderer Stelle, sagt Rossack, wir haben bittere Bekanntschaft mit totalitärer Begriff, mit totalitärer Politik in Gestalt brutaler Herrschaftssysteme gemacht, welche die Integration und Unterordnung des Einzelnen mit Knüppel und Bajonett erzwungen haben. Im Fall der Technokratie aber wird die totalitäre Herrschaft vollkommen, weil ihre Technik mehr und mehr unterschwellig wird. Was die Herrschaft der Experten auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie zwar Gewalt anwenden könnte, es aber vorzieht, uns dadurch zum Konformgehen zu verführen, dass sie an unsere tief verwurzelte Treue zum wissenschaftlichen Weltbild, dass sie an unsere tief verwurzelte Treue zu einem wissenschaftlichen Weltbild appelliert und unseren Wunsch nach Sicherheit und leiblichem Komfort des industriellen Wohlstandes ausnützt, den die Wissenschaft uns gegeben hat. In Parenthese sei hier wiederum bemerkt, dass ich gegen diese Anwendung des Begriffs der Wissenschaft schärfstens protestiere. Denn zur Wissenschaft gehört auch eine vernünftige Anschauung des Menschenbildes und zur Wissenschaft gehört auch eine weniger stümperhafte Erkenntnistheorie, wie sie Rossack hier uns Naturforschern in die Schuhe sieht. Das Weltbild, von dem er redet, ist nur jenes, das entsteht, wenn man rationale Analyse und Quantifikation für die einzelnen Erkenntnisformen des Menschen hält. Das überindividuelle System der Technokratie vermag nur dann reibungslos zu funktionieren, wenn das Verhalten des Einzelmenschen exakt voraussagbar ist. Alles aus der Reihe tanzen, alle Verschiedenheiten der Individualität sind vom Standpunkt der Technokratie in höchstem Maße unerwünscht und werden kulturell und vielleicht auch sogar genetisch mit einem negativen Selektionspremium belegt. Der Mensch muss nach Ansicht der technokratischen Denkenden von den Bedürfnissen des industriellen Systems geformt werden können. Social Engineering ist gang und gäbe bei den Behavioristen und das Wort allein ist geeignet, um einen human denkenden Menschen auf die Barrikaden zu treiben. Dass Social Engineering nicht allgemeine Empörung hervorruft, ist an sich schon ein Jammer. Jede Autonomie des Menschen ist unerwünscht. Menschenwürde und Freiheit sind sanft im Getriebe der Technokratie. Und wenn Sie sich glauben, dass Leute das wirklich so meinen, ehrliche Leute so meinen, dann lesen Sie bitte B.F. Skinners Buch Beyond Dignity and Freedom. Nun, ich werfe keine Steine auf irgendjemanden, denn wir alle sind uns nicht bewusst, wie sehr wir bereits von den Anforderungen der totalitären Technokratie beherrscht werden, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, uns die Entscheidungen, ich bin nicht dran schuld, nein, durch zu lautes Reden, uns die Entscheidungen von den Weisungen abhängig abnehmen zu lassen, die uns von der Kanalisation her erteilt werden, die das technokratische System wünscht. Meine Frau ärgert sich immer so schlagrührend darüber, wenn auf einer vollkommen leeren Straße der Fußgängerübergang auf Rot steht, man sieht weit und breit, dass kein Auto kommt, es geht trotzdem keiner drüber, weil man daran gewöhnt ist. Also diese Art von Gesetzesfürchtigkeit ist schon ein bisschen unmenschlich. Und eine lebhafte Illustration, wie sehr der Mensch zum Wegweiserwesen werden kann, habe ich heuer erfahren, wie ich von Sewiesen nach Grünau fahren wollte. Und die Autobahn war Stoßstange an Stoßstange von einer doppelten Kolonne von Autos verstopft. Ich wollte, habe mir gedacht, so voll kann die alte Straße über Eigenbad, Bad Aibling, Reichenhall nicht sein und bin auf dieser Straße gefahren. Auf dieser Straße habe ich nicht ein einziges Urlauberauto gesehen. Nicht ein einziges. Die 6 Autos, die ich teils überholt habe, die teils mich überholt haben, waren alles Lokalnummern von Aibling und den lokalen Orten. Es ist unglaublich. Das sind also tausend, abertausende von Menschen. Da steht auf der Autobahn ein Schild Wien. Die Straße ist offensichtlich verstopft. Und kein einziges von diesen Hammeln im soziologischen Sinne des Wortes kommt nur auf die Idee, sich seinen eigenen Weg zu suchen. Und wir sind alle nicht besser. Wir kaufen auch das, was man uns sagt. Und lassen uns in tausend Richtungen von dem beeinflussen, weil es ja so schön bequem ist. Die Unterschwelligkeit der verführenden technokratischen Einflüsterungen beruht darauf, dass sie so wohlwollend erscheinen. Die Technokratie mit ihrem industriellen Wohlstand trachtet das Leben bequem zu machen. Sie trachtet, Leiden nach Möglichkeit aus der Welt zu schaffen, die Freuden allerdings auch, weil alle Emotionen unerwünscht sind. Und sie trachtet, den menschlichen Willen dadurch zum Schweigen zu bringen, dass alles, was man wollen kann, von vornherein erfüllt wird. Aldous Huxley hat in seinem Buch The Brave New World, das eigentlich Pflichtlektüre für jeden Teilnehmer an dieser Vortragsreihe sein sollte, ebenso wie Frau Bundesminister der Animal Farm, die Tierfarm. Hat also diesen Zustand der wunschlosen und emotionslosen, gemütlichen Glücklichkeit einer dehumanisierten Menschheit in ebenso eindringlicher wie schauerlicher Weise geschildert. Man gerät in den Verdacht, eine obsolete und tote Sprache zu sprechen, wenn man überhaupt versucht, die durchaus vernünftigen und wohlwollenden, wohlmeinenden, unter Anführungszeichen humanitären Maßnahmen des technokratischen Systems in Frage zu stellen. Oder wenn man gar behauptet, dass sie letzten Endes dehumanisierend wirken. Man braucht nämlich, um dagegen etwas zu sagen, eine Sprache, die Vokabeln enthält, denen im technomorphen Denken keine Begriffe entsprechen, Vokabeln, die Werte bezeichnen. Vokabeln wie Freiheit, Verantwortlichkeit, Würde, Liebe. Worte wie Gut und Böse. Ich habe schon mehrmals heute dagegen protestiert, dass Snow und Rossack das vom technomorphen Denken entworfene Weltbild mit dem wissenschaftlichen Weltbild gleichsetzt. Und habe gesagt, dass nur auf der Basis einer geradezu stümperhaften Erkenntnistheorie irgendjemand glauben kann, dass rationale Analyse und quantifizierende Verifikation die einzigen Wissensquellen des nach Erkenntnis strebenden Menschen seien. Das technomorphe Denken macht vergessen, dass man von den Phänomenen der realen Außenwelt, auch von denen, die man quantifizieren und verifizieren kann, nur durch das subjektive Erleben, nur durch subjektive Phänomene überhaupt Kenntnis erhält. Und wie der große Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger immer betont hat, ist der größte erkenntnistheoretische Irrtum, die größte Sünde gegen den Heiligen Geist des Erkennenswollens, der Wissensverzicht. Der Wissensverzicht, das darin liegt, dass man das in sich Vorgefundene, was das allererste ist, cogito ergo sum, nicht wahrhaben will. Das ist erkenntnistheoretisch das Blödeste, was ein Mensch machen kann. Und das machen die ganzen vom technomorphen Denken befallenen, die ganzen Behavioristen, die ganze Zeit. Für den Verhaltensforscher ist es selbstverständlich, dass der Weltbildapparat des Menschen aus sehr verschiedenen Mechanismen besteht. Wir wissen, dass diese Teilmechanismen oft analoge und überlappende Funktionen haben. Es hat Egon Brunswick, ein großer Wiener Psychologe, der viel zu wenig berühmt ist, in klarster Weise gezeigt, wie analog gewisse Funktionen der Gestaltwahrnehmung Funktionen der Ratio sind. Wie also die Gestaltwahrnehmung Schlüsse zieht, die keine Schlüsse sind, weil sie nicht rational sind, sondern sich unter der Schwelle dessen vollziehen, dass der Selbstbeobachtung zugänglich ist. Und er hat von ratiomorphen Vorgängen, ratiomorphen Leistungen der Gestaltwahrnehmung gesprochen. Die Gestaltwahrnehmung also, gerade diese wichtige kognitive Funktion des Menschen, kann in einer bestimmten anderen Richtung mehr als die Ratio kann. Darauf kommt es mir heute an. Die Gestaltwahrnehmung kann nämlich aus einer Fülle von Einzelfällen, die in ihnen allen obwaltende Gesetzlichkeit abstrahieren. Sie kann im eigentlichen Sinne induktiv vorgehen. Und die Erkenntnistheoretischen unter Ihnen wissen vielleicht, dass Karl Popper das induktive Vorgehen, Induktion als Wissensquelle schlechtweg leugnet. Und was die Ratio betrifft, hat er recht. Und Popper und ich haben uns mit der Zeit zusammengestritten und sind draufgekommen, dass unsere Meinungsverschiedenheit darauf beruht, dass ich ein guter Gestaltwahrnehmer und logisch schwach bin, und er ist ein großartiger Logiker, der sich mit offenäugiger Naturerkenntnis, mit diesen Funktionen, zu denen man Gestaltwahrnehmung braucht, wenig abgegeben hat. Ich wollte ja so lange nicht glauben, dass Rationalinduktion nicht möglich ist. Ich habe mich von Popper überzeugen lassen. Die Gestaltwahrnehmung ist die Leistung eines durchaus realen Apparates, eines physiologischen Apparates, dessen kausale Analyse nicht nur möglich, sondern schon erklärlich weit vorgeschritten ist. Dessen ungeachtet ist die Gestaltwahrnehmung das Organ, durch das uns Wirklichkeiten zugänglich werden, die durch die Ratio nicht erfasst werden können. Die Gestaltwahrnehmung ist nämlich das Organ, durch das wir vom Schönen und wahrscheinlich auch vom Guten etwas erfahren. Die Gestaltwahrnehmung ist das Organ, das Ganzheiten erfasst. und das Organ, mit dem wir Werte schlechthin empfinden. Der Wert aller menschlichen Kunst, aller großen musikalischen Kunstwerke, die sind das beste Beispiel der Gestaltwahrnehmung, wo man die Harmonie und die Melodie, die Gesetzlichkeiten unmittelbar wahrnimmt. Der Wert von Naturschönheiten und wie gesagt auch der Wert des harmonischen Vernunft, nicht Verstandes, sondern vernunftmäßigen menschlichen Verhaltens. Die Gesetze, das Moral, nicht nur die Gesetze des gestirnten Himmels über uns, sondern das moralische Gesetz in uns, sind nicht unsere Ratio, sondern nur unsere Gestaltwahrnehmung zugänglich. Dass man Werte nicht definieren kann, ist mir furchtbar hart eingegangen. Ich habe viele Jahre lang mir die Zähne daran ausgebissen, das zu definieren, was die Evolution tut, nämlich sich schöpferisch vom Niederen zum Höheren hin entwickeln. Alle Versuche, das Niedrigere und das Höhere zu definieren, sind vergeblich. Es sei denn, dass Sie den Begriff der Freiheit in die Definition einbeziehen und dann definieren Sie mal rational, was Freiheit ist. Also das geht nicht. Ich habe einen großen Trost dadurch empfangen, dass ich bei der Lektüre Wittgensteins draufgekommen bin, dass er sich am selben Versuch die Zähne ausgebissen hat. Er hat auch in seinen früheren Schriften versucht. Wittgensteins Größe liegt darin, dass er ebenso wohl ein Schönheits- und wertempfänglicher Weise und ein scharfer Logiker ist, beides zusammen. Und auch dieser, zu diesem speziellen Versuch, besonders begabte Mann, hat vor dem Versuch, Werte zu definieren, kapitulieren müssen. Das, was man rational, der Versuch, Werte rational zu definieren, gleicht dem Versuch, mit einem heißen Eisen aus Schnee oder Eis eine Figur zu schnitzen. Das, was man darstellen will, schmilzt einem unter der Wirkung des Instruments zu nichts zusammen. Ich habe schon früher gesagt, dass der menschliche Geist diejenigen Faktoren aus der Welt geschafft hat, die ihn schufen. Die überpolitische Herrschaft der Technokratie bringt es mit sich, dass die kreative, vielseitige Selektion, die in Stammes- wie in Kulturgeschichten das schöpferische Moment gewesen ist, nicht mehr funktioniert. Alle menschlichen Kulturen leben von derselben Technik, kämpfen mit denselben Waffen, betrügen einander auf denselben Weltbörsen und die Selektion geht also in eine Richtung auf Spezialisation, auf Technik, auf merkantile Fähigkeiten, auf technische Begabung und um Gottes Willen nicht auf Wertempfänglichkeit. Die Einseitigkeit dieser Selektion muss zur Dehumanisation führen und wir wundern uns gar nicht, wenn Gombrich und Rossack und alle die großen Denker, die ich genannt habe, diesbezüglich derselben Meinung sind. Das wundert den Biologen überhaupt nicht. Das muss so geschehen. Und das ist also kein Zufall, dass so verschiedene Denker da derselben Meinung sind. Das Einzige, was heute dem Rückgang der Menschheitsentwicklung, also der Entmenschung im eigentlichen Sinne des Wortes entgegensteht, sind unsere menschlichen Wertempfindungen. Natürliche Selektion gibt es nicht mehr, die in der Richtung arbeitet. Und vielleicht ist der menschliche Geist imstande, das zu ersetzen, was er selbst aus der Welt geschafft hat. Das Einzige, was man dazu tun kann, was wir dazu tun können, ist, junge Menschen so zu erziehen, dass ihre Wertempfindungen wachgehalten und geschärft werden. Leider bringt es wieder die Technokratie mit sich, dass die Erziehung in der gegenteiligen Richtung geht. Gestaltwahrnehmung muss nämlich geübt, muss trainiert werden. Und ein Mensch, der nichts Schönes sieht, wird unempfänglich für Schönheit. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass wir in der Musik die Gesetzlichkeiten nicht wahrnehmen können, die in der arabischen Musik enthalten sind. Die Siebentonskala der orientalischen Musik ist genauso gesetzmäßig wie die Gesetzlichkeit des wohltemperierten Klaviers. Aber wenn Sie zum ersten Mal arabische Musik hören, ist ein vollkommen chaotisches, ich weiß, dass du arabische Musik kennst und dafür einen Sinn entwickelt hast, aber wenn man zum ersten Mal arabische Musik hört, ist es so. Bei redundanter Exposition, bei redundanter Information lernt man nämlich schlichtweg die Gesetzlichkeit sehen. Aber diese redundante Information muss der junge Mensch bekommen. Und mit Naturschönheiten ist es gar nicht anders, wie es mit der Schönheit von Kunstwerken ist. Man muss sehen lernen. Es ist durchaus keine Utopie, dieses Sehen lernen durch geeignete Erziehungsmaßnahmen zu unterstützen. An verschiedensten Stellen der Welt und keineswegs zuletzt bei uns in Österreich haben erleuchtete Erzieher voll erfasst, dass die Empfindungen für Schönheit in der Natur und für Schönheit in der Kunst an derselben Strippe hängen. Wir haben in Österreich eine Naturschutzjugend, die, wie ich mir schmeichle, prozentuell viel stärker und besser und größer ist als in irgendeinem Land Europas. Und dass die österreichische Naturschutzjugend so schön musiziert, ist kein Zufall. Die rebellierende Jugend im Allgemeinen merkt nur, dass es mit dem Rationalen nicht stimmt und dass es am Emotionalen fehlt. Aber sie weiß nicht, wo es fehlt. Bitte, darauf will ich hier nicht eingehen. Lesen Sie Theodor Rossack in dieser Hinsicht. Das technomorphe Denken zerstört außer der menschlichen Wertempfindung und der Gestaltwahrnehmung noch eine andere spezifisch menschliche Fähigkeit, die für wahre Menschlichkeit wahrscheinlich noch basaler ist, wie das Sehen des Schönen und das Fühlen des Guten. Und diese Fähigkeit ist die Fähigkeit zur Menschenliebe. Es ist eine Folge des Social Engineering, dass die Menschen, sehr viele Menschen heute, schon als Kinder, als seelenlose Bestandteile der später anzustrebenden Maschinerie geformt werden, behandelt werden. Das geht nicht, weil der Mensch schon während der ersten Monate seines Lebens der persönlichen Liebe bedarf. Wird ihm diese entzogen, so verkümmert in einer nicht wieder gut zu machenden Weise die Fähigkeit zur menschlichen Kontaktnahme, wie man sich, um das Wort Liebe zu vermeiden, objektiv ausdrückt, damit die Technomorphen nicht gar zu böse sind. Das Kind braucht auch eine dauernd konstant erhaltene Bezugsperson, wie die Psychologen schreiben, um das Wort Mutter zu vermeiden. Die Bezugsperson muss konstant gehalten werden, sonst dreht sich das Kind zur Wand und stirbt, weil es nicht mehr versucht, einen menschlichen Kontakt aufzunehmen. Und an derselben Strippe wie die Fähigkeit zum menschlichen Kontakt hängt merkwürdigerweise auch die Auseinandersetzung mit der außersubjektiven Umwelt überhaupt. Das Kind, das des Mutterkontaktes entbehrt, verliert sein exploratives Verhalten. Es dreht sich zur Wand und will nichts mehr wissen. Es ist auf nichts mehr neugierig. Und wenn Sie die allzu oft zu beobachtenden leeren Gesichter eines bestimmten Typus von Jugendlichen sehen, so haben Sie diese Leute, die auf nichts neugierig sind. Zum Trost muss gesagt werden, dass das auch von noch normal nachgemacht wird, weil das zur Mode geworden ist, so ein Gesicht zu machen. Also bei Menschen geht immer alles so rum in der menschlichen Sozietät. Es ist also in einer perversen Form der Nachahmung, werden die unglücklichsten der Menschen, die es überhaupt gibt, zu Arbiter Elegantiarum, denen man das leere Gesicht nachmacht. Das gibt es nämlich auch. Ich habe lange gedacht, es sind so viele, die nicht mehr neugierig sind, das ist aber nicht wahr. Nur die Hälfte davon ist wirklich von dieser Krankheit befallen, die anderen machen es nach. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, über Kontaktfähigkeit, Neugier und Menschenliebe, weiß man seit ungefähr 30 Jahren durch die Arbeiten von René Spitz. Aber eine vom technomorphen Denken befallene deutsche Soziologie glaubt das heute noch nicht. Und mein Freund Hassenstein führt mit einer hessischen Ministerin einen entsetzlichen Krieg, die die Tagesmütter einführen will. Das kostet doppelt so viel wie der Mutter so viel Geld zu geben, dass sie beim Kind bleiben könnte. Aber das ist schön elegant, soziologisch modern. Und das wird also politisch gefördert. Und es wird damit, wenn es Hassenstein nicht genügt, das abzudrehen, eines der bösartigsten Verbrechen gegen die Menschheit begangen, das in den letzten, von dem ich in den letzten so und so vielen Jahren gehört habe. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine erschreckende, vielleicht die erschreckendste Eventualität erörtern. Die System- und Ganzheitsblindheit des technomorphen Denkens, die führt zur Naturzerstörung und wird damit als ökonomisch blöd, rational fassbar. Die Verbrechen am Kind durch Entzug der Mutterliebe, die führen zu einer zunehmenden Kriminalität. Sie können heute im Bronx Park am helllichten Tag nicht mehr spazieren gehen und ganz neuer Zeit, wie ich eben höre, im Zoologischen Garten, im Central Park nicht mehr unausgeraubt spazieren gehen, seit neuester Zeit im Bronx Park auch nicht, im Zoologischen Garten. Und diese Zunahme der Kriminalität ist ganz sicher auf Kontaktschwäche verursacht durch mangelnden Elternkontakt verursacht. Das weiß man. Das kann man also rational fassen. Das wird sich mit der Zeit durchsetzen, dass das auch ökonomisch rational blöd ist. All dieses. Aber es ist denkbar, dass ein totalitär technokratisches System alle derartigen Schwierigkeiten meistert. Die Stabilität einer technokratisch beherrschten Gesellschaft von Happy Robots, das Wort stammt, glaube ich, von Orwell, so ausgewogen hinkriegt, dass rational gar nichts dagegen zu sagen ist. Aldous Huxley hat das in einem herrlichen Dialog dargestellt, poetisch, der sich zwischen dem Wilden und dem World Controller Mustafa Mond abspielt. Ein ebenso dramatisch großartiges wie philosophisch tiefes Gespräch. Und da stellt sich heraus, dass sie ohne jene obsolete Sprache zu sprechen die Werte kennt, dass sie, wenn sie sich nur auf das Rationale, rational fassbare, definierbare beschränken, gegen dieses entmenschte System der Happy Robots der Technokratie nicht das Geringste einwenden können. Es stellt sich heraus, dass ein solches System gar nicht rational, dumm, blöd sein braucht. Dennoch aber bringt es alles das zum Verschwinden, was wir als menschliche Werte empfinden. Ein solches System wäre nicht dumm, aber es wäre böse. Danke.